Siebentes Kapitel. Obgleich mein Vater eigentlich ein guter Naturkundiger war, so war er doch auch so etwas von einem Moralisten dabei. Und deswegen hätte er, als ein solcher da seine Pfeife in der Mitte entzweibrach, beide Stücke nehmen und gelassen aufs Kaminfeuer werfen sollen. Und damit gut. So etwas tat er aber nicht. Er warf sie mit aller möglichen Heftigkeit und, um der Handlung noch mehr Nachdruck zu geben, sprang er vom Stuhl auf beide Füße, um sie auszuüben. Dieses hatte so etwas Ähnliches von Hitze, und die Art, womit er auf das, was mein Onkel Tobi sagte, antwortete, bewies es. Schämen, sagte mein Vater und wiederholte meines Onkels Worte, käme ihr eine Mannsperson zu nahe. Wahrhaftig, Bruder Tobi, Hiobs Geduld solltest du ermüden, die ich nicht habe, obgleich schon seine Plagen dünkt mich. Wieso? Warum? Worin? Weswegen? Worüber? Versetzte mein Onkel Tobi mit dem größten Erstaunen. Wenn ich bedenke, dass ein Mann so alt geworden sein kann wie du, Bruder, und noch so wenig Weiberkenntnis hat. Ich kenne von ihnen gar nichts, versetzte mein Onkel Tobi, und ich dächte, fuhr er fort, der Puff, den ich das Jahr nachher, da Dünkirchen geschleift ward, in der Affäre mit der Witwe Wertmann bekam, welchen Puff ich, wie du weißt, nicht bekommen haben würde, hätte ich nur die geringste Kenntnis vom Frauenzimmer gehabt, hätte mir wohl eine gerechte Ursache gegeben zu sagen, dass ich von den Weibern und ihren Sachen weder etwas weiß noch zu wissen verlange. Mich dünkt, Bruder, versetzte mein Vater, so viel könntest du doch wenigstens wissen, das rechte Ende eines Weibes vom Unrechten zu unterscheiden. Mein Onkel Tobi dachte wohl an keines von beiden, denn er sah gerade vorwärts. Rechtes Ende, murmelte er leise vor sich hin und blieb dabei, wie es murmelte, unvermerkt mit den Augen an einer kleinen Spalte hängen, die eine losgewichene Fuge im Gesimse des Kamins gemacht hatte. Rechtes Ende eines Weibes. Für warm, sagte mein Onkel. Ich weiß ebenso wenig, was das ist, als der Mann im Monde. Und wenn ich auch einen ganzen Monat darauf sinne. Er hielt dabei immer noch die Augen auf die losgewichene Fuge. So weiß ich gewiss, ich würde es nicht ausfindig machen. So will ich's dir sagen, Bruder, erwiderte mein Vater. Jedes Ding in der Welt, fuhr mein Vater fort, indem er eine frische Pfeife füllte, jedes Ding in dieser Welt auf Erden, mein lieber Bruder Tobi, hat zwei Enden. Nicht immer, versetzte mein Onkel Tobi, zum wenigsten, versetzte mein Vater, immer zwei Seiten, welches auf eins hinausläuft. Nun, wenn sich jemand hinsetzt und überlegt mit kaltem Blute bei sich selbst die Gestalt, den Bau, das Beikommensvermögen und die Brauchbarkeit aller Teile des Ganzen, an dem Tiere, genannt Weib, und vergleicht solche analogisch. Ja, ich habe den Sinn dieses Wortes niemals deutlich verstanden, sagte mein Onkel Tobi. Analogie, versetzte mein Vater, heißt ein gewisses Verhältnis und Übereinstimmung, welches verschieht. Hier brach ein vertracktes Klopfen an der Türe meines Vaters Definition, wie seine Tabakspfeife, in Stücke und zertrat einer so merkwürdigen und sinnreichen Dissertation den Kopf, als jemals im Schoße der Spekulation erzeugt worden. Es gingen einige Monate hin, ehe mein Vater Gelegenheit finden konnte, glücklich davon entbunden zu werden. Und bis auf diese Stunde ist es, wegen Verwirrung und Mannigfaltigkeit unserer häuslichen Unglücksfälle, welche sich nun scharenweise auf die Fersen treten, ebenso problematisch als der Gegenstand der Dissertation selbst, ob ich im dritten Bande einen Platz dafür finden werde oder nicht.